Mir ist ein Ross entsprungen, wie schon die Englein sungen, oder die Nibelungen. Was kümmert's mich? Hauptsache auf dem Gabentisch sind Geiz ist geil Geschenke.